Die Ich-Runenübung und ihre Auswirkungen sind erklärlich. In Hinsicht auf die körperliche Verfassung dadurch, dass durch die bestimmte Körperstellung und das Singen des Selbstlautes I ein inneres, systematisches Erschüttern und Massieren des Körpers in seiner ganzen Länge einsetzt. Höhenstrahlen und Tiefenstrahlen werden nun aufgenommen. Dadurch werden die im Körper vorhandenen Schlacken gelockert, ihre Ausscheidungen und die Gesundung des Körpers eingeleitet. Gewisse wichtige Drüsen beginnen rege zu arbeiten, auch ein stärkerer Speichelfluss. Die Folge ist Verjüngung des Körpers. In Hinsicht auf die seelische Verfassung dadurch, dass nicht nur der Körper in seiner ganzen Länge und seiner festen Materie in feine Vibration versetzt wird, sondern auch die den Körper durchsetzenden Flüssigkeiten und Gase. Ebenso werden auch die Luftschichten, die den Körper umgeben, individuell und willensgemäß in Vibration versetzt. Die feinen Bestandteile dieser Luftschichten werden so aufnahmefähig für den Körper. Weiter wird die magnetische Aura des Körpers mit seinen Schwingungen erschüttert, ihre Strömungen werden dem Körper angeglichen und angeordnet. Die magnetische Atmosphäre des Körpers und ihre Strömungen werden verstärkt und so befähigt, aus dem Kraftfeld des Himmels und der Erde Strahlungen und Wellen aufzunehmen, die dann sich in Nervenkraft umwandeln. In Hinsicht auf die geistige Verfassung dadurch, dass die feine Vibration des grob- und feinstofflichen Körpers des Menschen in der Achse des Körpers ein besonderes magnetisches Vakuum erzeugen, in seiner Schwingung ähnlich der Schwingung des Überweltenraums und ähnlich des Erdinnenraums. Spannung, Richtung und Substanz ist überall der Ausdruck und der Sitz des innewohnenden Geistes. Außerdem reckt sich der Wille des Menschen in der heiligsten Richtung in unendliche Weiten und wird zur Achse seines Wesens. Der Runenübende schafft in sich eine Achsenzone überirdischen Willens zum Sein. Ein ewiges Bewusstsein, das Bewusstsein des frohen Recken, an dem sich alle Wogen der Umwelt mit ihren kleinen Nöten und Sorgen brechen. In Hinsicht auf die I-Rune darin, dass der Mensch zum lebendigen Stabmagneten wird, der alle Ströme anzieht aus der Richtung, in die er gestellt ist. Gleichzeitig ordnen sich die Abstrahlungen des stofflichen Körpers. Sie werden gerichtet, lebhafter. Sie geraten in Schwingungen, in ein feines Leuchten. Die leuchtende Aura, das Strahlenkleid der Heil-Ichen, beginnt sich zu bilden. Viele Dinge werden nun klar. Heiligenbilder mit Strahlenkranz, Nordlicht, Lichterscheinungen bei keimendem Samen und so weiter. I- und J-Runenformübung. Wir gehen nun zu weiteren Ich-Runenübungen über, und zwar zu Übungen, bei denen wir den Körper verlängern. Diese Verlängerungen bewirken wir durch senkrechtes Emporrichten der Arme. Wir heben also die Arme empor und halten sie in Schulterbreite hochgestreckt. Mit dieser Übung gehen wir folgerichtig von der Ich-Runenübung zur J-Runenübung über. Die Stellung bei beiden Übungen ist dadurch gekennzeichnet, dass wir die Arme hochheben. Als Runenlaut verwenden wir in dieser Stellung vorerst das I. Die Verwendung und Wirkung des Runenlautes J wird später angegeben. Es gilt dasselbe in Hinsicht auf die allgemeine Körperhaltung, was für die Körperhaltung bei der reinen I-Runenformübung gesagt ist, und zwar für den stehenden und sitzenden Körper. Aber wir verlängern nun den Körper, indem wir die Arme senkrecht hinaufstrecken. Wir bedenken dabei, dass unsere Hände die Gegenpole der Füße sind. Wir sind gewohnt, die Füße horizontal zu halten. Wir bemerken nun, dass wir die Hände bei emporgestreckten Armen nicht horizontal halten können. Die Grundprinzipien, die sich im Bau der Hand ausdrücken, sind doch andere als die Grundprinzipien, die sich im Bau des Fußes zeigen. Wir können die Handfläche bei senkrecht erhobenen Armen nur senkrecht stellen und die Handfläche von halbseitlich hinten nach halbseitlich vorne sehen lassen. Aber wir können die Handflächen nicht in die Horizontale bringen. Die Fußflächen dagegen können wir nicht in die Senkrechte bringen. Das kann selbst die beste Spitzentänzerin nicht. Wir können aber die Füße nach einwärts stellen und nach schräg außen. Dasselbe können wir tun bei aufgestützter Hand oder hängenden Armen. Aber bei emporgehobenem Arm bringen wir die Handflächen nicht in eine horizontale Ebene, höchstens in eine schräge. Bevor wir die Arme in die Ich-Runensäule einbeziehen, waren vorstehende Betrachtungen wichtig, denn sie sagen uns, wie wir die Hände bei der Runenübung halten müssen, wenn wir gewisse Erfolge erzielen wollen. Zum Wesen der I-Rune gehört die Richtung. Richtung an sich ist schon Polarität. In der körperlichen Form der I-Runenstellung bei erhobenen Armen sind die inneren Handflächen und die Fußsohlenflächen die entgegengesetzten Polflächen. Je nach der Richtung und Stellung dieser beiden Polflächen werden wir verschiedene Wirkung erzielen. Jeweils werden andere Muskeln, Sehnen und Nerven bei den verschiedenen Stellungen der Füße und Hände erfasst. Jeweils können wir nach innen ausspannend oder nach außen auslagernd oder nach verschiedenen Richtungen aussendend die polarisierten Ströme dirigieren. Am längsten wird die von unserem Körper gestaltete lebendige I-Rune, wenn wir die Hände senkrecht emporhalten. Dabei können wir die inneren Handflächen nach vorne schauend halten, wir können aber auch die Handflächen so halten, dass sie sich gegenseitig anschauen. Sonst aber können wir bei gerade gehaltener Handfläche folgende Grundstellungen der Hände bewirken. Erste Händestellung. Hände mit Handwurzel nach vorne, die Handflächen schräg nach hinten oben, die Fingerspitzen nach hinten, der Handteller fast horizontal, die Hände aneinandergelegt. Die entsprechende Fußstellung ist Füße zusammengestellt, Fußspitzen geradeaus. Zweite Händestellung. Hände mit Handwurzel nach vorne, die Handflächen schräg nach hinten seitlich oben, die Fingerspitzen nach hinten seitlich. Die Hände nicht aneinander gehalten. Die entsprechende Fußstellung ist Füße winkelrecht, also Fußspitzen nach außen, bis diese beiden Füße zusammen einen rechten Winkel, 90 Grad, ergeben. Dritte Händehaltung. Hände senkrecht, die Handteller nach vorne. Die Handflächen schauen nach voraus, die Hände sind also aufwärts gestreckt. Die entsprechende Fußstellung ist Füße zusammengestellt, Fußspitzen geradeaus, möglichst auf die Zehen stellen. Vierte Händehaltung. Hände senkrecht mit Handteller nach innen. Die Handflächen schauen sich an. Die Hände sind aufwärts gerichtet. Die entsprechende Fußstellung ist Füße zusammengestellt, Fußspitzen geradeaus, möglichst Zehenstand. Die Wirkungen der verlängerten I-Rune. Alle Erfolge, die wir bei dem Üben mit der normalen I-Rune feststellen konnten, festigen und steigern sich nun. Aber es können Unterschiede eintreten in Hinsicht auf die Durchwärmung des Körpers. Die Durchwärmung wird bei vielen Übenden nicht so schnell und so stark auftreten als wie bei der normalen I-Runenübung. Alle anderen Erfolge erweisen sich als gesteigert. Auch die Wirkungen bei Krankheiten setzen schneller ein. Es ist deshalb nicht notwendig, diese Übungen so lange zu halten als wie die normale I-Runenübung. Diese Übungen können stehend und sitzend, aber nicht gehend vorgenommen werden. Runensprechübung. Wir machen die Sprechübungen, wie wir sie zuvor finden, und zwar Übung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aber nur stehend oder sitzend. Wir nehmen als Runenlaut zuerst das I. Unsere Gedanken bei diesen Übungen sind dieselben wie bei der I-Runenübung mit an den Körper anliegenden Händen angegeben. Die Wirkung der verschiedenen Händestellungen sei noch erwähnt. Bei der ersten Handstellung und dazu passender Fußstellung stärkste Polarisation. Bei der zweiten Handstellung und der dazu passenden Fußstellung Polarisation und stärkste Ausstrahlung nach unten und oben von den Hand- und Fußflächen mitten aus. Bei der dritten Handstellung und der dazu passenden Fußstellung Polarisation und stärkste Ausstrahlung aus den Füßen nach unten, aus den Händen nach vorne. Sendeübung. Bei der vierten Handstellung und der dazu passenden Fußstellung Polarisation des Körpers und Ansammlung und Aufladung. Mehr Empfänger- und Aufspannungsübung empfehlenswert bei Ermattung. Weitere Übungen, vorerst die Übungen mit J-Laut, folgen im nächsten Doppelbande der Marby-Runenbücherei. Ich musste eines einheitlichen Bildes wegen und um den Leserinnen und Lesern dieses Buches zu zeigen, worum es geht, einiges aus dem ersten Doppelband der Marby-Runenbücherei auch hier wieder bringen.